Auf den Jesuiten Lachaise folgte als Beichtvater Ludwigs XIV. Der Jesuit Tellier, auch Le Tellier, dessen Einfluss auf den König und seine Politik so ungeheuer war, dass selbst Cretineau Joly gesteht, Le Tellier beherrschte Ludwig XIV. Am angegebenen Ort, Band 4, Seite 451. Saint-Simon, der den Jesuiten Tellier persönlich kannte, entwirft von ihm ein anschauliches Bild. Der Pater Tellier war bislang dem Könige ganz unbekannt. Er kannte nur seinen Namen, der sich unter 5 oder 6 anderen Jesuitennamen auf einer Liste befand, die der Pater de Lachaise von solchen aufgestellt hatte, die geeignet wären, seine Nachfolger zu werden. Tellier hatte alle Stufen der Gesellschaft durchlaufen: Professor, Theologe, Rektor, Provinzialschriftsteller. Er war beauftragt worden, während des Streites über die chinesischen Gebräuche den Kult des Konfuzius zu verteidigen. Er war ein eifriger Parteigänger des Molinismus, das System der Gnadenlehre des Jesuitenordens, so benannt nach dem Jesuiten Molina. Er wollte die neuen Dogmen seiner Gesellschaft auf den Trümmern der gegenteiligen Ansichten errichten. Erzogen in solchen Grundsätzen, zugelassen zu allen Geheimnissen des Ordens wegen des Genies, das der Orden in ihm erkannte, hatte er seit seinem Eintritte nur dem Verlangen gelebt, die Grundsätze des Ordens verwirklicht zu sehen, nur der Ansicht, um zu diesem Ziele zu gelangen, gäbe es nichts Unerlaubtes. Sein Geist war hart, ohne Rast angespannt, Feind jeder Zerstreuung, jeder Geselligkeit, jedes Vergnügens. Alle Mäßigkeit war ihm verhasst. Er duldete sie nur zwangsweise oder mit der Aussicht, dadurch sicherer zu seinen Zielen zu gelangen. Sein Leben war hart durch Neigung und Gewohnheit. Geformt in den Grundsätzen und in der Politik der Gesellschaft Jesu, war er durch und durch falsch, Betrüger und heimtückisch, gedeckt durch 1000 Falten und Verborgenheiten, spottend über die formellsten Vereinbarungen, wenn es ihm nicht mehr passte, sie zu halten, und diejenigen mit Leidenschaft verfolgend, mit denen sie getroffen worden waren. Er war ein schrecklicher Mensch, auf den Umsturz hinarbeitend, offen und im Geheimen. Sein Äußeres versprach nichts anderes und hielt, was es versprach. In einem Walde hätte er Furcht eingeflößt, das Gesicht war finster und falsch, die Augen böse, brennend und schief. Dass ein solcher Mann, der Leib und Seele dem Orden geweiht hatte, der keine andere Nahrung kannte als dessen unergründlichste Geheimnisse, der keinen anderen Gott kannte als ihn, in allem anderen roh, unwissend, frech war, weder Höflichkeit noch Maßhaltung kennend, kann nicht Wunder nehmen. In Rom hatte er seine Vollendung in den Grundsätzen des Ordens erhalten, der gezwungen war, ihn nach Frankreich zurückzuschicken wegen des Aufsehens, das sein auf den Index gesetztes Buch über die chinesischen Gebräuche erregt hatte. Als er nach seiner Vorstellung den König zum ersten Male in seinem Kabinett besuchte, waren Blouin und Fagon anwesend. Fagon, gestützt auf einen Stock, beobachtete ihn genau, seine Mienen und Bewegungen. Der König fragte ihn, ob er mit den Herren Le Tellier, einem alten Adelsgeschlechte, verwandt sei. Der Pater verneigte sich: »Ich, Sire, verwandt mit den Herren Le Tellier? Weit entfernt. Ich bin ein armer Bauernsohn der Normandie, wo mein Vater Pächter war.« Fagon, dem nichts entging, wandte sich zu Blanc und sagte, auf den Jesuiten deutend: »Was für ein Schuft!« Er hatte sich mit diesem merkwürdigen Urteile über einen Beichtvater nicht getäuscht. Dieser Tellier hatte die Mienen und Gebärden eines Menschen angenommen, der sich vor seiner Stellung fürchtete und sie nur aus Gehorsam gegen seinen Orden annahm. »Ich habe mich mit diesem neuen Beichtvater eingehend beschäftigt, weil von ihm die unglaublichen Stürme ausgegangen sind, unter denen noch heute Staat und Kirche, Unterricht und Lehre und so viele gute Menschen leiden, und weil ich eine unmittelbarere und genauere Kenntnis dieser schrecklichen Persönlichkeit besitze als sonst irgendjemand vom Hofe.« Am angegebenen Ort, Seite 240 und folgende. Saint-Simon schildert auch, wie Tellier mit Beharrlichkeit die Verbindung mit ihm suchte, weil er den großen Einfluss Saint-Simons beim Könige und bei den Herzogen von Berry und Orléans kannte. Am angegebenen Ort, Seite 240 und Band 9, Seite 431. Er schließt seine Ausführungen über den Jesuiten Tellier mit den Worten: Er, Tellier, sah den König altern und einen Dauphin in der ersten Kindheit. Ein Jesuit musste für alle Zeit da sein. Er hatte es leicht beim Könige. Dieser erinnerte sich offenbar des Vermächtnisses des Paters de la Chaise, ich meine des wunderbaren Rates, den dieser ihm gegeben hatte. Er wollte lieber alles den Jesuiten überlassen, als sie reizen und sich den Zufälligkeiten von Dolchen aussetzen. Am angegebenen Ort, Band 9, Seite 431. Auch den Jesuiten Bermudez, Beichtvater am Hofe zu Madrid, charakterisiert Saint-Simon, wobei hervorzuheben ist, dass Saint-Simon während seines Aufenthaltes zu Madrid als französischer Botschafter viel mit Bermudez verkehrt hatte. Bermudez, Spanier bis ins Mark, hasste Frankreich und die Franzosen, war heimlich dem Hause Österreich ergeben und mit der ganzen italienischen Kabale verbunden. Am angegebenen Ort, Seite 19 und Seite 133. Vorgänger von Bermudez als Beichtvater des Königs war sein Ordensbruder de Aubenton, der die gleiche große politische Rolle in Spanien spielte wie seine Ordensgenossen Cousin, Couthon, Lachaise, Tellier und so weiter in Frankreich und Pécan, Lamormainy und so weiter in Wien. De Aubenton, früher Assistent des Ordensgenerals zu Rom und, wie Saint-Simon versichert, Verfasser der so viel Unheil und Verwirrung anrichtenden Bulle Unigenitus gegen die Jansenisten, hatte den Jesuiten Robinet beim König ersetzt. Welchen Wert der Aubenton sich und seiner Stellung als königlicher Beichtvater beimaß und welches Gewicht der Jesuitenorden auf diese Stellung eines der seinigen legte, geht aus der interessanten Mitteilung de Alemberts hervor. De Aubenton hatte Ludwig XIV. Bewogen, dafür zu sorgen, dass Philipp V. von Spanien einen Jesuiten, zunächst Aubenton selbst, zum Beichtvater nehme. Und die regelmäßige Ernennung eines Jesuiten zum königlichen Beichtvater in Madrid wurde auf Betreiben der Jesuiten sogar als wesentliche Bedingung des guten Einvernehmens zwischen Frankreich und Spanien durch einen Geheimartikel in dem Friedensvertrage von 1720 festgesetzt. Vergleiche Döllinger-Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 102. Einer der gewandtesten politischen Agenten seiner Zeit war der Jesuit Monod, Beichtvater der Herzogin Christine von Savoyen, Tochter Heinrichs IV. Von Frankreich. Ihr Mann, Victor Amadeus I. von Savoyen, benutzte Monod häufig zu diplomatischen Sendungen. Sein Biograf Raimond sagt von ihm in der Biographie Universelle: Monod beherrschte Paris, Madrid, Rom und Turin. Kardinal Richelieu erkannte die Gefährlichkeit Monods, der sich mit seinem Ordensbruder Cousin, dem Beichtvater Ludwigs XIII., verbunden hatte, und setzte die Entfernung der beiden Jesuiten vom Hofe durch.